Tyrann Banderas von Ramón del Valle Inclán. Nach der Übersetzung von Anton M. Rothbauer. Als Hörspiel bearbeitet von Heinz von Kramer. Manuel Romero. Hier. Der erste Glockenschlag um 12 ist das Signal. Du trägst die Verantwortung für das Leben vieler Menschen. Nur keine Sorge. Benito San Juan. Hier. Chino Viejo hat dir gesagt, was du zu tun hast? Chino Viejo hat nur gesagt, dass ich mit ein paar Leuten auf den Jahrmarkt reiten und dort das Oberste zu Unterst kehren soll. Da und dort einen Schuss abgeben und alles kurz und klein schlagen. Um 12. Beim ersten Glockenschlag. Bis zum entscheidenden Augenblick dürft ihr euch nicht von friedlichen Jahrmarktsbummlern unterscheiden. Das wird kaum schwierig sein. Adelio Palmieri. Hier. Denk darüber nach, Vetter, wie du in einem Nonnenkloster Feuer legen und alle Nonnen im Hemd auf die Straße treiben kannst, damit es zu einem Skandal kommt. Was deine Leute angeht, so dürfen sie nicht trinken. Man muss gewalttätig vorgehen, doch mit klarem Kopf. Verstanden, Filomeno. Zacarias San José. Hier. Was würdest du anstellen, wenn du heute Nacht mit einigen Leuten in Santa Fe wärst? Mit 5 mutigen Burschen stecke ich alle Läden der spanischen Ausbeuter in Brand. Die verfluchten Spaniaken. Das wäre doch was. Nur das versprichst du? Mit 25 kaufe ich mir die Wachmannschaft in den Mustangas. Nur das? Und sicher werde ich den Tyrannen Banderas zur Ader lassen. Im Quersack da, im Sattelbogen, steckt, was mir von meinem Jungen geblieben ist. Und haben die Schweine in der Saumwühle umgebracht. Nur dank des zerfressenen Leibes als Talisman habe ich im Spiel gewonnen. Konnte mir ein Pferd kaufen. Habe ich einem Spaniaken den Lasso um den Hals geworfen und bin mit heiler Haut den Kugeln der Gendarmen entkommen. Heute Nacht wird mir alles gelingen. Nimm die Leute, die du brauchst. Gezeichneter. Und morgen begräbst du, was dir von deinem Jungen geblieben ist. Im Krieg sind Mut und Schlauheit bessere Amulette. Diesen Jahrmarkt wird man nicht so bald vergessen. Das hoffe ich auch. Viel Glück. Filomeno Cuevas, kreolischer Grundbesitzer. Versuche nicht ohne Stab über eine hohe Mauer zu springen. Domiciano, Oberst de la Gandara aus der Bundesmiliz desertiert. Was würdest du mit 200 Leuten anfangen, von denen jeder nur ein Gewehr und sehr wenig Munition hat? Ich würde noch mehr Leute anwerben, noch mehr Gewehre beschaffen. Bis ich eine Armee habe, Filomeno Cuevas, kreolischer Grundherr. Wie kommt man so weit, Domiciano de la Gandara, desertierter Oberst? Indem man in den Dörfern der Sierra im Bergland Truppen aushebt. Hier im Tiefland, in der Tierra Caliente, hat die Revolution nur wenig Anhänger. Du rätst also, dass wir uns ins Gebirge zurückziehen, Oberst? Um die Minderzahl der Kampftruppen auszugleichen, braucht man eine natürliche Festung, Gutsherr. Das ist wissenschaftlich, das ist Strategie und Taktik. Das ist die Schulweisheit. Sehr gut. Ich aber bin kein Wissenschaftler. Dein Plan passt mir nicht, Domiciano. Ich will noch heute Nacht einen Handstreich auf Santa Fe unternehmen. Ich will die Wachen der Festung überwältigen, die befreiten Gefangenen bewaffnen, die Besatzung der Zitadelle aufwiegeln. Die Unteroffiziere sind schon gewonnen. Das ist mein Plan. Deine Pflicht wäre es, dich mit deinen Leuten dem Hauptquartier der Revolutionsarmee zu unterstellen. Ein ganz kleines Teilchen einer gewaltigen Lawine zu sein. Möglich? Aber ich muss mich auf das verlassen, was mir mein Gefühl eingibt. Ich gehe nach Santa Fe, mir den Kopf des Generals Banderas zu holen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du deinen Kopf dort lässt. Du, Domiciano de la Gandara, Oberst aus der Bundesmiliz, desertiert, wirst mich nie verstehen. Ich möchte den Bürgerkrieg mit einem Male zum Erlöschen bringen, wie man eine Kerze ausbläst. Tu, was du nicht lassen kannst, Filomeno Cuevas, kreolischer Grundbesitzer. Opfere deine Landarbeiter. Den Schweiß hast du ihn abgepresst, jetzt willst du auch ihr Blut. Ausgezeichnet. Santa Fe, de Tierra Firme, Sandbänke, Agaven, Wirrnisse von Leuchterbäumen, indianische Feigen, auf einen Hügelrücken, zwischen Granatapfelbäumen und Palmen, nach dem weiten Meer und der untergehenden Sonne hin, ausgerichtet, San Martin de los Vicentes, abgewracktes Kloster, aus dem eine weit zurückliegende Revolution die Mönche vertrieben hat, Hauptquartier des Präsidenten Don Santos Banderas, Tyrann Banderas! Freunde, glauben Sie mir, mein Herz hat geblutet, als ich die Todesurteile von Samalpur unterzeichnen musste. 3 Nächte lang habe ich kein Auge zugetan. Hört. 3 Tage und Nächte fastend und schlaflos. Dann. Der General Don Santos Banderas hat die Aufständischen von Samalpoa füsilieren lassen und ist soeben mit einigen Indianerbataillonen eingetroffen. Starr und stumm, seit in der Nische eines weit abliegenden Fensters stehend, verfolgt er aufmerksam die Wachablösung auf dem baumlosen Vorfels des Klosters. Er gleicht eine ausgedörrte, kahlköpfige Mumie mit der schwarzen Brille und dem Collar eines Klerikers. Die spanische Kolonie drückt ihre Verehrung aus. Dem verdienstvollen Führer des Volkes. Dem einmaligen Vorbild an Tugend und Tatkraft. Der die Macht der Ordnung wiederhergestellt, indem er die revolutionäre Demagogie endgültig gezüchtigt hat. Check, check! Ein bunter Feuerball verbrennt im Türkis des Himmels über dem Vorfeld, auf dem der violette Schatten des Klosters liegt. Vom weit abliegenden Fenster her, hieratisch starr, heilige Krähe, Inkarnation eines Gottes, beobachtet der Tyrann die Korporalschaften der in grausamer Stumpfheit gegen Schmerz und Tod verschlossenen Indianer. Bajonette auf schwarzen Gewehren eines Korte-Soldaten. In ihrer Mitte ein abgerissener Bursche mit zersaustem Haar und blutendem Gesicht. 2 Korporale, jede als Kreuzbandelier, eine Stäubpeitsche mit großen Ringen, über Schulter und Brust, treten vor und reißen dem Verurteilten das erschließene Leinenhemd von Leib, das seine Blöße dürftig bedeckte. Gelehrig und ergeben steigt der Delinquent in eine 3 Fuß tiefe Grube. Die beiden Korporale werfen Erde in die Grube, treten sie fest, werfen Erde nach und treten sie fest. Check, check! Mit einem Gebet und einer Träne gedenkt die spanische Kolonie großherzig verzeihen der Opfer verderblicher Verlockung. Der Opfer der gefährlichen revolutionären Seuche. Check, check. Der Delinquent senkt das siegenwärtige Kind zur Brust. Die Trommel schlägt im Wechseltakt. Die Korporale nehmen die Stolpeitsche vom Brust und Schulter. 1, 2, 3. Ohne den geringsten Laut beugt sich der Verurteilte über die gefesselten Hände. An den Rippen springen blutige Streifen auf und den Singsang, den Rhythmus des Trommelschlags folgen, rufen die beiden Korporale 7, 8, 9. Aber gleicherweise will die spanische Kolonie nicht darauf verzichten, anzuerkennen. Anzuerkennen, dass die einzige Gewähr der Ordnung. Der Ordnung und des Gemeinwohls nur der unbedingte Gehorsam gegenüber den Gesetzen und ihre rücksichtslose Anwendung sein kann. Herr Santos Banderas zieht sich vom Fenster zurück. Um sich der feiertäglich angetanen Abordnung der spanischen Kolonie zuzuwenden. Jack, Jack. Der Krämer, der Pfandleier, der kleine, adlige Liederjan, der großmäulige Chauvinist, der Doktor ohne Nostrifikation, der schaumschlägerische Journalist, der Reiche mit dem üblen Ruf, Don Celestino Galindo, verfettet, schwülstig und schofel. Das Ausland hört auf die Verleumdungen, die von den Presseagenturen gegen uns verbreitet werden. Wir haben bereits auf diplomatischem Wege versucht, die Einstellung der Verleumdungskampagne zu erreichen, doch das allein genügt nicht. Dank der subversiven Propaganda steht das Land vor der Anarchie. Wir müssen jetzt dringend über die erforderlichen Mittel verfügen können, um die Revolutionäre... Check, check! Wäre die spanische Kolonie nicht zu einer Anleihe bereit, Don Celestino? Die Kolonie hat in der letzten Zeit schwere finanzielle Einbußen erlitten. Nichtsdestoweniger... Sind sich die Mitglieder der spanischen Kolonie darüber klar, wie sehr ihre Interessen durch die Revolution gefährdet sind? Der Indianer als Eigentümer von Grund und Boden ist eine Utopie der Professoren und der Studenten. Ganz Ihrer Meinung. Der Finanzminister hat die Angelegenheit bereits eingehend studiert und wird Sie von allem in Kenntnis setzen. Besprechen Sie mit ihm die Garantien der Anleihe und suchen Sie eine rasche Lösung zu finden. Unser Beitrag kann ja nur gering sein. Aber er verkörpert die Frucht ehrlicher Arbeit in diesem großmütigen Land. Dass wir als unsere zweite Heimat lieben. Der Augenblick ist sehr ernst, meine Freunde. Durch Gerüchte, die mir zugekommen sind, weiß ich, dass das diplomatische Korps gewisse Schritte zu unternehmen gedenkt. Die Gerüchte sprechen von einem Protest wegen der Erschießung von Samalpoa. Wissen Sie, ob der spanische Gesandte die Absicht hat, diesen Protest zu unterzeichnen? Das wäre ja eine Ohrfeige für die ganze Kolonie. Sind Sie der Meinung, der spanische Gesandte wäre imstande, solche Ohrfeigen auszuteilen? Er ist träge. Seinen Posten hier sieht er als Verbannung an. Hat er geschäftliche Interessen? Schulden, die er nie bezahlt. Die Kolonie könnte einen Druck auf den Gesandten ausüben. Unsere Wunderung wächst mit dem Wort, das Sie sagen. Ich will Sie, meine Freunde, nicht länger von Ihren Geschäften abhalten. geballte Energie, wie unsere hiesige Zeitung sagt. Schaltig! Lassen Sie sich nicht aufhalten. Zu Ihren Diensten. Tja. Die Stadt entzündet sich am Widerschein der Sonne auf smaragdgrünem Meer. Die leichte Brise ist nichts als Duft von Orangenblüten und Tamarinden. Tiran Banderas von neuen in der Fensternische, kalt seit jeher als Nachtvogel. Von jenem hochgelegenen Standort aus später auf das Vorfeld des Klosters, wo mit alten Gewehren versehen einige roten indianische Soldaten exerzieren. In die hohe, einsame Bläue des Himmels schießen Feuerwerkskörper mit Lichterschwänzen. Santa Fe feiert sein traditionelles Herbstfest, das zurückreicht in die Zeit der Vizekönige. Aller Heiligen und aller Seelen. Santa Fe feiert seinen berühmten Jahrmarkt. Die Amtsgeschäft erledigt, geht Tiran Banderas durch die Arkaden des niedrigen Kreuzgangs in den Klostergarten. Ihm folgen die Kumpane und Adjutanten. Schluss mit den Obliegenheiten. Jetzt, Kameraden, wollen wir, wenn es euch beliebt, diesen Rest des Abends ehrsam beim Fröschleinspiel verbringen. Ein großer Frosch mit schmalen, offenem Maul, der erst vor kurzem grün angestrichen worden war. Kokablätter kauend, gelassen und jeden Wurf genau abschätzend, schleudert der Tyrann die Scheibe nach dem Maul des Frosches. Gewehrseifen, die in der Ferne, auf der Meerseite, viele Wolken leichten Rauches hochjagen. Die Todesurteile werden bei Sonnenuntergang vollstreckt. Und jeden Abend wird irgendeine Gruppe von Revolutionären an die Wand gestellt. Was? Quark, Quark, Quark, Quark! Nehmen Sie sich ein Beispiel und lassen Sie sich nicht durch Flausen vom Spiel ablenken. Drückender Dunst, Hitze und Geruch nach Negerschweiß. Nähe tropischen Dickichts, wo der Abend die Sterne und die Augen der Jaguare anzündet. Doña Lupita. Sofort. Sogleich. Die alte Indianerin, zusammengekauert im Schatten eines kleinen Planendaches, über dem Limonade und Branntwein stand. Ganz zu Ihren Diensten, Herr General. Brüste schwabbelnd, steiß wackelnd, unterwürfig, schwitzend, schlüpfrig. Was wünschen die Herren als Erfrischung? Sklavisch das Lächeln. Ich sag Ihnen gleich, dass ich nur drei Gläser habe. Und die schrägen Augen wissen das Schlangen. Vorhin ist ein betrunkener Oberst vorbeigekommen, hat mir alles kurz und klein geschlagen und ist weggegangen, ohne den Schaden zu bezahlen. Machen Sie eine Anzeige in aller Form und Sie werden zu Ihrem Recht kommen, Doña Lupita. Der Schreiber taucht die Feder erst ein, wenn man ihn bezahlt hat, Herr General. Das ist kein Grund. Sie, Lizenziat Nacho Vigia, sind beauftragt, die Untersuchung nach dem mutmaßlichen Täter zu führen. Möchten Sie, meine Liebe, sich nicht endlich entschließen? Reden ist Silber. Schweigen ist Gold, mein Bester. Daumenschrauben sind nicht stempelpflichtig. Herr Bimmel, steh mir bei. Wer war der höhere Offizier, der Ihnen den Stand demoliert hat, meine Liebe? Sie erpressen mich. Und ich soll dann dafür büßen? Sie werden noch an dieser Krete ersticken. Heraus mit der Sprache. Missleiten Sie mich nicht, Herr Lizenziat. Nennt mir den Namen jenes besoffenen Lumpen. Doña Lupita. Oh, lasst mich eure Hand küssen. Väterchen. Oberste Lacandra war's. Check. Check. Scheußlich, ungesellig, die Augen stechend wie Raubgetier, stürzt ein fast kahles, nur mit einem Hemd bekleidetes Weib herein. Es wird totenstill. Die Gespräche bleiben in der Luft hängen. Tyran Banderas zuckt erschreckt zusammen, rafft sich auf und stampft zornig mit dem Fuß. Der Tyran tobt. Verflucht! So hütet ihr das Mädchen zum Teufel. Schön hütet ihr sie. Tyran Banderas nähert sich der Behinderten, die sich mit der Besessenheit Wahnsinniger die Nägel ins spärliche Haar gräbt und sich heulend in einer Ecke zusammenkauert. Manolita, Töchterchen, sei nun folgsam. Geh sofort in dein Zimmer. Sie weicht, fast ein Kind noch, furchtsam zurück und sucht unterwürfig Zuflucht bei dem Stubenmädchen und dem Diener. Unter Vorwürfen führen sie das Mädchen fort und verlieren sich in der Finsternis. Chuck, Chuck. Wir haben noch eine Verpflichtung gegenüber der Altmarketenderin. Um ihr gebührend recht werden zu lassen, muss ein höherer Offizier der Armee ausgepeitscht werden. Bestraft werden wie ein räudiger Hund! Einer der geschätztesten Freunde, Domiziano della Gandra. Wildling, mit einem Auge nach dem Lager der Aufständischen schielend, wird mich dieser Wegelagerer bald ein Despoten heißen. Major de Valle, es wäre angebracht, Freund Domiziano, den Spitzbuben, noch heute Nacht zu verhaften. Nächtlicher Schrei der Wache, die im glockenlosen Glockenturm den Mond mit dem Bajonett aufspießt. Leuchtkäfer fliegen ihren Lichtertanz in der mondverschwommenen Geometrie des Gartens. Seines Fernrohrs ab. Fünf Tage noch, bis der Komet erscheint, den die europäischen Astronomen ankündigen. Ein Himmelsgeschehen, von dem wir ohne die ausländischen Gelehrten nichts wüssten. Mein lieber Lizenziat Vigias, verfassen Sie ein Dekret, mit dem unsere Schule für Nautik und Astronomie mit einem guten Teleskop ausgestattet wird. Die Kultur fördern heißt das Vaterland lieben. Tschak, tschak. Schatten von Fledermäusen, schwarze Dreiecke, beunruhigen die nächtliche Weiße der Klosterruine. Die Stadt, kindlich verspieltes Kästchenwerk, weißer und rosaroter Flachdächer, leuchtendes Geflirr nun, das sich im Hafenbogen höher hebt und schaut. Über den Glanz der Straßen lagern sich die Schreie ambulanter Händler, zickzackende Bürsten, nachtschwarzer Schuhputzer, klirrende Servierteller, hochgetragen von Kellnern amerikanischer Bars, drehen, wiegen und wenden, monatische Mädchen, Augenweide, Formen, Schatten, Lichter, jagen einander, vermengen sich, bewirken das gleiche, traumhafte, taumelnde Flirren wie Opium und Marihuana. Wenn auch Diego Pedernales aus erlauchtem Hause stammte. Oberst Domiziano de la Candela stimmt die Gitarre. Herr Domiziano, dunkelhäutig, gliederstark, hat schwarzes Kraushaar an der Brust. Hemd und Hose stehen offen. Der vordritte runde, ergötzliche Bauch. Bauch eines tibetanischen Gottes. Er redet schweinisch. Mit feinseligem Gelächter ergötzt er sich an solchen Bemerkungen. Immer ist er leicht beschwipst. Und da sein Leben durch Kaschem und Hurenhäuser schleift, lebt er den Radau. Und gegen Ende der nächtlichen Gelage ist er zu jedem Skandal bereit. Ding fest führen ihn die Häscher auf dem Schindergaul zur Stadt. Weil auf Ranchos de Valdivia ihn ein Weib verraten hat. Eifersucht von Weiberherzen, die er mit den Füßen trat. Die folgen Mädchen lassen, in ihren Schaukelstühlen vorwärts und rückwärts pendelnd, das Gelärm müde und gleichgültig über sich ergehen. Das Bordell der Cucarachita entzündet bunte Lampions auf dem kleinen Platz und alle Seelenlichter im grünen Zimmer. Im Salon greift Velones, der Blinde, in die Tasten des lichtscheuen Pianos, des Nachtvogel-Pianos. Gesicht ausdruckslos, an der Brust ein Sammelteller aufblitzend, wie Begräbnis Silber, singt das Mädchen. Der Vorhang bauscht sein glattes Grün, im Durchgangsbogen zum Zimmer. Hinter dem Spiegel wird das pompöse Bespringbett sichtbar. Nechovikias, bist du nicht mit dem Oberst de la Gandara befreundet? Unser dringlicher Freund. Warum steckst du es ihm dann nicht, dass er sich in Sicherheit bringen soll? Ach, was redest du da für dummes Zeug? Komm, lösch meinen Durst. Leg deine Hand auf meine Stirn. Denn in einem Meer glühender Lava fühle ich mein Gehirn verbrennen. Nechovikias, haben wir nicht vorhin davon gesprochen? Nein. Schwörst du? Mein lieber Nacho. Geschworen. Küss mich, Arifa. Küss mich, schamlose, schuldlose. Mutter Gottes. Wann hast du mir das üble Ende prophezeit, das Oberste La Gandara nehmen wird, Vegias? Ach, dieses Geheimnis ist mir nie über die Lippen gekommen! Hey, hey! Willst du das jetzt abstreiten? In jenem Augenblick. Gott sei bei uns. Genauso ausgeschaut wie du, Nacho. Arifa, hör auf, Gespenster zu sehen. Rette dich, Domiziano! Rette dich! Rette dich! Einige Paare tanzen im Innenhof, getragen vom Rhythmus des schwerbeinigen Tanzes. Die Gitarren schwirren, Gesang und Salabande lachender Stimmen, Fußgestampf. Und Händegeklatsch. Rette dich, Domiziano! Dieser Lumpenkerl von Lizenziat sagt es dir nicht, aber er weiß, dass du auf der Liste des Tyrannen stehst! Wer hat meine Haut verkauft, Degias? Hey, hey! Welche Gefahr laufe ich? Heraus mit der Farbe! Die alte Marketenderin! Bruderherz, das kommt von deiner schlechten Gewohnheit, alles kurz und klein zu schlagen, wenn du besoffen bist. Verplempere deine Zeit nicht, Domiziano! Schau, dass du wegkommst, sonst wird dich Major Del Valle verhaften. Hat Major Del Valle Befehl, mich zu verhaften? Antwort! Bitte frag nichts mehr. Jedes Wort ist eine Kugel. Ich begehe Selbstmord. Das Urteil, das er an dir nicht vollstrecken, kommt über mich. Das Urteil? Wer hat es gesprochen? Rette dich, Domiziano! Ich habe mich selber umgebracht. Rette dich! Rette dich! Domiziano! Und Kriegsweib! Schlange Todesengel! Mit deinen berauschenden Küssen hast du mir meine Gedanken ausgesorgt! Es ging zu wie in einem Melodram. Kaum ist der Oberst auf der Straße, sieht er die Gewehrläufe einer Patrouille. Major Del Valle kommt, ihn zu verhaften. Rasch duckt er sich zu Boden und überquert die Straße auf allen Vieren. Er verschwindet in einer Haustür. Vigillas folgt dem Oberst, mitgerissen in einen Strudel absurder Begebenheiten. Wie von einer Flutwelle wird der Oberst treppauf geschwemmt. Die Nase auf den Treppenstufen ist Nacho hinterher. Unter dem Oberlicht des Geschosses ist ein Fenster nach dem letzten Sternchen offen. Röhrend wirft sich der Oberst ins Leere. Er fliegt durch die Luft, fällt auf ein kleines Vordach, zerbricht das Ziegel, entkommt auf allen Vieren. Zwischen zwei Soldaten eingekeilt, schnauft Nacho. Tränen überströmt. Major Del Valle hebt den Säbel. Die Patrouille formiert sich und führt den Lizenziaten ab. Die Trompeter der Festung und der Kasernen blasen Tagwache. Sonnenpfade laufen über das Meer. Der Hafen erwacht im Gebimmel der Schiffsglocken. Bald nah, bald fern. Der Zirkus Harris hinten im Park hebt seine diaphane Zeltkuppel vom morgengrünen Himmel ab. Paarweise warten an den Straßeneinmündungen Gendarmen zu Pferd. Und in der Menge verteilt schnüffeln die Spitzel des Tyrannen. Wann ist die Kundgebung der demokratischen Jugend angesetzt, Polizeipräsident? Für 10, Herr General. Wer hat um die Erlaubnis für die Kundgebung angesucht? Don Roque Cepeda. Wurden ihm Schwierigkeiten gemacht? Nein. Sind meine Anordnungen genau befolgt worden? Ich nehme an. Die Verbreitung politischen Gedankengutes ist, wenn sie innerhalb des Gesetzes vor sich geht, ein staatsbürgerliches Recht. Das seitens der Regierung jede Achtung verdient. Wir mit den Spaniaken, wir mit den Tyrannen, wir mit den Tyrannen, es lebe Don Roque Cepeda, es lebe Indianer Befreier. Gruppe um Gruppe. Zog mit Fahnen und Transparenten, unter Beifall und aufrührerischem Gelärm am spanischen Club vorbei und brüllte herausfordernd. Sehen Sie sich nur diesen Affenzirkus an. General Banderas fürchtet die Diskussion nicht. Er gestattet die freie Meinungsäußerung. Mich interessieren Verhören, Don Roque Cepeda. So morgen ich sein, sehr gut unterrichtet mich. Ein Narr, ein Wahnwitziger. Don Roque Cepeda ist Idealist. Dann sollen Sie ihn einsperren. Aber im Gegenteil, er soll sich frei betätigen. Er wird schon scheitern. Der Indianer ist von Natur aus gemein. Er gibt sich demütig, wetzt aber das Messer. Er ist schlapper als der Antillenleger, arbeitet weniger, es säuft aber mehr. Wenn die Indianer nicht seien so schlapp, nicht leben viel sicher die Weißen heute in diese Paradies. Zweifellos, zweifellos. Aber diese Feststellung beweist doch auch, dass der Indianer für politische Funktionen nicht reif ist. Wenn die Weißen überdauern als führend, dann verdanken das den Kriegsschiffen und Kanonen der USA. Auf der Straße schlägt die Kavallerie wie der Säbel in die Masse der kupferhäutigen, leinenbehemmten Indianer. Sie fliehen, ohne die spitzen Messer zu zücken. Im Falle eines Wirbels soll also die Kundgebung geschlossen werden, Herr General? Die Verordnung über die Wahrung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit wird Ihnen helfen, jeden Zweifelsfall richtig zu entscheiden. Herr General, ich werde mir die strikte Anwendung der Gesetze zur Richtschnur machen. Meine Politik ist die Achtung vor dem Gesetz. Die Gendarmerie soll die Ordnung im Zirkus Harris aufrechterhalten. Check! Check! Die demokratische Jugend wird heute eine Schau staatsbürgerlicher Tugend geben. Eine staatsbürgerliche und akrobatische Schau. Vielleicht. Check! Check! Diese Verpflichtung zur Befreiung des Indianers muss unser revolutionäres Glaubensbekenntnis sein. Gelben Völker erwachen, nicht um angetanes Unrecht zu vergelten, sondern um die Diktatur der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse zu vernichten. Eigentumsverhältnisse, die die Grundlage des Gefüges der längst überfälligen europäischen Staaten sind. Entstanden durch Krieg und Betrug, empfinden die europäischen Staaten nicht die Schmach ihrer Geschichte. Verheimlichen nicht ihre Verbrechen, sagen sich nicht los von ihren blutigen Raubzügen. Die europäischen Staaten treiben ihre Schamlosigkeit so weit, dass sie mit dem heimtückischen Verrat noch groß tun, dass sie sich der zynischen Unmoralität, die sie im Laufe der Jahrhunderte gepflegt haben, noch rühmen. Jeden Tag sind sie weniger, Journalist. Von der spanischen Bevormundung. aber nicht von den Vorurteilen, ich fürchtete schon, zu unfreundlich gewesen zu sein. Ihnen fehlt das klare politische Konzept. Um das Fahrwasser ihrer eigentlichen geschichtlichen Bestimmung. Wir können es uns nicht leisten zu schreiben, dass das Publikum solche Reden mit Beifall bedacht hat. Aber die Wirkung auf die Masse ist groß. Er hat das Publikum für sich. Der Katholizismus. Überall begeistert sich der Mob an Phrasen. Sind die Grundlagen der gesamten lateinischen Zivilisation unseres heutigen Amerika. Sie können schreiben, selbst der geschäftige Applaus einiger beflissener Freunde vermochte den Misserfolg einer derart verworrenen Rede nicht zu vertuschen. Das ist doch nicht schwierig. Wenn wir uns gegen diese juridisch-religiöse Verlogenheit wenden, dann um eine neue Bindung zu schaffen, in der einst unsere Traditionen eines jahrtausendealten Kommunismus wieder lebendig werden, in einer Zukunft voll menschlicher Solidarität, einer Zukunft, die welches um den Leib der Welt in schrecklichen Wehen erbeben lässt. Hören Sie, Watt, ein Gedanke, der Ihnen, wenn Sie imstande wären, ihn auszuführen, einen journalistischen Erfolg brächte. Berichten Sie so, als würden Sie einer Zirkusvorstellung mit abgerichteten Papageien beiwohnen. Tragen Sie die Fopperei dick auf. Beginnen Sie, indem Sie dem Unternehmen der Gebrüder Harris Ihre Anerkennung für den großartigen Einfall aussprechen. Nieder mit dem revolutionären Gesinde! Verbrecher, Hungerleider, Anarchisten! Tumult! In der Manege, eine Gruppe Spanierken, von den Gendarmen beschützt, brüllen sie und schwingen drohend die Knüttel. Wie verabredet, lärmen auf den ansteigenden Sitzreihen die verkleideten Sperren des Tyrannen. Die Gendarmen beginnen, mit dem Säbel dreinzuschlagen. Lampenscherben, Schreie, hochgereckte Arme, blutige Gesichter, Zucken erlöschender Lichter. Die Manege zerbricht in Kanten und Winkel. Kubistische Schau des Zirkus Harris. Berichten Sie. Hat die Jugend ihren Spektakel gehabt? Es kam sehr bald zu einer Keilerei zwischen Spaniaken und Einheimischen, Herr General. Grund für die Gendarmerie einzugreifen. Wurden Verhaftungen vorgenommen? Don Roque Cepeda und ein paar andere habe sie in mein Arbeitszimmer bringen lassen, um sie vor der Volkswut zu schützen. Sehr angebracht. Sollte sich die Volkswut steigern, bringen Sie sie nach Santa Monica. Es sind verdiente Leute und ihr Leben muss geschützt werden. Zu Befehl, Herr General. Fürchten Sie nicht, Ihre Befugnisse zu überschreiten. Für den Fall, dass Sie mit zu großem Eifer vorgehen sollten, was immer lobenswert ist, würde es für Sie kein zu großes Opfer bedeuten, Ihren Rücktritt anzubieten. Die Regierung wird, sollte Ihr Rücktrittsgesuch angenommen werden, zweifellos Ihre Dienste in Rechnung stellen. Chuck. Chuck. Chuck, die Festung Santa Monica. Gefängnis und politische Gegner war mit einer schreckenerregenden Legende verwoben. Eine Legende, in der von vergiftetem Wasser, unterirdischen Zellen mit Schlangen gezücht, Ketten, Haken und Blöcken für Folterungen die Rede war. Diese Fabeln, entstanden in der Zeit der spanischen Herrschaft, hatten unter der Diktatur des Generals Santos Banderas neuen Nährboden gefunden. Jeden Abend, wenn die Trompeter den Zapfenstreich bliesen, wurde im Graben des Vorwerks eine Anzahl von Revolutionären erschossen. Erschossen wurde ohne weiteres Verfahren. Ein Geheimbefehl des Tyrannen genügte. an der Tür der Orchüte steht Oberst Domiziano della Gandara, dem Finger an den Lippen. In seiner Lage, immer auf der Flucht, hat er sich eines Indianers erinnert, der ihm durch frühere Gunst verpflichtet war. Auf nackten Füßen eilt der Indianer zum Oberst hin. Sie sprechen neben einer Agave eifrig miteinander. Unter dem Palmdach greint das Kind. Der Indianer bedeutet der Frau, zu ihnen zu kommen. Ich gehe mit dem Herrn. Der Oberst sieht einen Ring vom Finger. Damit kannst du dir auf die Beine helfen. Die Frau wirft sich dem Volteta zu Füßen und küsst ihm die Hand. Der Indianer küsst das Kind, reibt ihm den Schnurrbart um die Wangen und legt es der Mutter in die Arme. Beeil dich, Zacharias! Der Oberst und Zacharias gehen zum großen Kanal. Zacharias sieht ein Flachboot auf den Schlamm ins Wasser. Unter dem Schutz des Röhrichts und blühender Lianen fahren sie den Kanal hinauf. Alle Heiligen und alle Seelen, Buden, Verkaufsstände, Licht und Lärm, Ausrufer, Gitarrenschirren, bunte Lampions und flatternde Wimpel. Immer ausgelassener gibt sich Santa Fe dem Freudentaumel hin. Fiebertraum von Licht und Schatten, Glieder einer Folge greller, lärmender Bilder. Ein panisch verzweifelter Tanz des Lebens vor der offenen Grube. Schiebt ihn an die Hüfte, wischt mit der Hand den Schweiß von der Stirn. Sie zieht den Ring vom Finger und legt ihn ehrerbietig in die Krallen des Spaniaken. Der Pfandleiher untersucht den Ring. Ich glaube, ihn zu kennen. Dem Gestell entnimmt er einen Ordner und beginnt darin zu blättern. Er hebt den Kopf und schiebt die Brille auf die Stirn. Diesen Ring hat Oberst de la Gandara in August versetzt. Am 7. Oktober hat er ihn ausgelöst. Ich gebe dir 5 Soles. Den Kleinen auf den Rücken und die Hände im filzigen Haar fährt die Indianerin hoch. Sie können den Spaniaken nicht verleugnen. Der Wucherer bückt sich unter den Ladentisch und richtet sich auf, eine Peitsche schwingend. Ich werde dir das dreckige Fell gerben. Rasch scharrt die Indianerin die 5 Münzen vom Tisch, den Kleinen an der Hüfte, krümmt sie den Oberkörper vor. Sie, lieber Herr, werden in der Höhle braten. und entfernt sich mit raschem Schritt. Brandwein und Indianermesser. Kartenspiel und geiler Tanz. Markt und Jahrmarkt. Mit Kramläden, Schnapsbuden, Glücksrädern und Spieltischen. In tragischer, die Zeit zernichtender Besessenheit flüchtet Santa Fe aus der lähmenden Trägheit des Alltags und brüllt den Schrei seiner Ausgelassenheit, sein Kriegsgeschrei. Ohne lang zu zögern, geht der ehrenwerte Spaniak zum Polizeikommissariat, macht seine Anzeige und legt einen Ring aus minderem Gold mit falschem Stein bei. Einen Ring, der bestenfalls 10 Soles wert ist. Der Polizeikommissar blickt ihn spöttisch, argwöhnisch lächelt an. Der Pfandleiher bekommt es mit der Angst zu tun. Er fürchte, sich zu verreden und damit einzugestehen, er habe die Ringe vertauscht. Der Pfandleiher schluckt an seiner Angst. Die Indianerin lebt mit einem Kerl zusammen, der einige Male in meinem Laden war. Der Polizeichef stützt die Hände auf den Tisch. Den Namen des Subjekts kennen Sie nicht? Der ehrenwerte Spaniak überlegt hin und her, ob ihm irgendeine Gefahr droht. Vielleicht fällt er mir noch ein. Bald darauf marschiert ein Trupp Gendarmen in Eilschritt ab. Und der Polizeichef beglückwünscht den Spaniaken zum seiner staatserhaltenden Gesinnung. Berühmt jene aller Heiligen und aller Seelenfeste. Der Pöbel rennt, wenn sich der Feuerstier in den Portalitos de Penitentes ankündigt. Gruppen von Spaßvögeln laufen und löschen die Festbeleuchtung. Damit das Feuerwerk des Angegriffenen und sich wehrenden Stierläufers bunter leuchtet. Raketen zerreißen die Dunkelheit des weiten Himmels. Der Mond spaßig und gackrig. In dichten Rudeln rennt, Straß auf, Straß ab, das kupferhäutige Volk, zaushaarig und barfuß. Bei jeder Kehre Gelächter und angeberisches Geschrei. Gendarmen sammeln sich vor der Hütte. Der Korporal tritt durch die Tür ins Dämmerlicht. Von Gendarmen umgeben hält er die Pistole in jeden dunkleren Winkel. Die Hütte ist durchsucht. Der Korporal tritt wieder heraus. Der Indianerin legt er Handschellen an. Mit den Stößen jagt er sich hoch. An der Sauwühle, begleitet von Grunzen der Schweine, weint das Kind. Von den Gendarmen vorwärts gestoßen, wendet sich die Mutter um und kreischt: gellend. Das Kind bewegt sich nicht. Es schluchzt, als es sieht, wie die Entfernung, die es von der Mutter trennt, immer größer wird. Vor den Eingängen der Schaubuden, Bretterbühnen und Baracken qualmen die Petrolampen. Blinde Gitarristen singen im Kreis zerlumpter Habenichtse. Und auf den Kirchenstufen verkaufen indianische Töpfer tönerne Schellen. Bemalt mit Kreisen und Stäben in schreienden dramatischen Farben. Babyschwestern und Kinder kaufen die makabren Schellen. Von so tristem Geläut, dass sie an Kerker und die Geschichte der spanischen Eroberung erinnern. Betrachte mich als dein Gefangener, Filomeno. Mein Leben liegt in deiner Hand. Sie umarmen einander und vertraute Freunde hebt der eine den anderen hoch. Eine Musikkapelle unterhält den städtischen Pöbel mit stümperhaftem Ching-Bum-Darabum. Das metallische Schrillen der Blasinstrumente zerreißt brutal die Trostlosigkeit des Himmels, erfüllt vom Martyrium des Lichts. Vom Hund verscheucht, erheben sich Geier in die Luft. Entsetzt und verwirrt hebt Zacharias einen blutigen Körper vom Boden auf. Der Kleine. Die Säue haben ihm Gesicht und Hände zerfressen. Er steckt die Leiche in den Quersack. Er wirft den Quersack über die Schulter. dunkel, den Vorgang ahnend, sucht er in der Hütte. Er findet den Versatzzettel, die 5 Münzen. Er buchstabiert. Pereda. Pfandleiche. Die Glocken läuten. Festgelernt halt darüber. Die Indianer feiern das Allerheiligenfest. Am Ende der Straße dreht sich ein Ringelspiel. Er kommt an eine Glücksspielbude. Den Einsatz verdoppelt, gewinnt er 3-mal. Der Quersack auf der Schulter bringt ihm Glück. Er geht weiter. Er taucht unter im Gelärm des Viehmarkts. Münze um Münze zählt er in die Hand des Züchters. Fliegenwolken lassen sich auf den Quersack nieder. Zacharias gibt dem Fuchs die Sporen. Hahnenkämpfe! Geballtes Schweigen um Hähne und Zuschauer. Dann und wann unterbrochen von heftigen Schauern des Freudengebrülls. Das lichterlohende, hysterische Kreischen band die Katzen am Rand der Dachtraufen. Der Pfandleiher streichelt den Katter. Über den Sattelbausch gebeugt, schifft sich Zacharias eine halbe Pferdelänge durch die Tür. Der Spaniak weitet die Augen. Plötzlich reißt der Indianer sein Pferd zurück. Die Schlinge des Lassos fällt um den Hals des Spaniaken. Der Gaul wendet. Die Hufe blitzen. Der Leblose in der Schlinge des Lassos baumelnde Hampelmann hüpft auf und nieder. Und Zacharias löscht in tiefe Zügen den Durst seiner indianischen Schwermut. Herr Oberst, schnell! Schnell, Herr Oberst! Vor dem Nachtdunklen des Gutshofes verlangsamt Zacharias, der Gezeichnete, den Galopp seines Pferdes. Schnell, schnell, Herr Oberst, die Hunde sind mir auf der Spur. Auf den Sattel trägt Zacharias immer noch den Quersack mit der Leiche seines Jungen. Unser lieber Banderas wird vor die Hunde gehen. Wir haben einen Nothelfer mit. Nimm Quersack da. Was willst du damit sagen, mein Lieber? Die Leiche meines Jungen, Herr Oberst. Fleischklumpen, Knochen, was die Säue mir von ihm übrig gelassen haben. Mein aufrichtiges Beileid, Zacharias. Warum hast du den Leichnam denn nicht begraben? Wird schon noch geschehen. Du solltest nicht zuwarten. Diese Reliquie ist ein Freibrief für uns. Aber glaube, du musst die Leiche begraben. Wenn wir in Sicherheit sind. Widerhall des Hufschlags rollt durch die Nacht. Auf den Gut von Tikomaipu stehen die Pferde bereit. Manuel Romero. Benito San Juan. Ja. Attilio Palmieri. Ja. Zacharias San José. Ja. vor der britischen Gesandtschaft für dein Puppenspieler ein Stück mit Kampf und Dolchen auf. Drinnen unter dem lichterfunkelnden Lüster vor dem Spiegel, das Gesicht rosig rot, Sir John H. Scott, Gesandter ihrer huldvollen britischen Majestät, der Doyen des diplomatischen Korps. Schon mehrmals hat England sein Missfallen darüber zum Ausdruck gebracht, dass selbst die elementarsten völkerrechtlichen Regeln bezüglich der Kriegführung verletzt werden. Nicht gleichgültig kann England den Erschießungen von Gefangenen zusehen, die gegen jede Norm und gegen jedes Übereinkommen zwischen zivilisierten Völkern vorgenommen werden. In San Martin de los Mostenses ist Wachablösung. Von Santa Monica her bringt die Seebrise das gedämpfte Rollen einer Salve. Was bringen Sie Neues vom ehrenwerten diplomatischen Korps? Erinnern Sie sich, was ich Ihnen bezüglich des spanischen Gesandten gesagt habe. Sehr wichtig, Unterlagen herbeizuschaffen. Heute Nachmittag wurde ein netter Fang gemacht. Mein Glückwunsch, wie sieht die Sache aus? Das Hätschelkind der spanischen Gesandtschaft wurde festgenommen. Öffentliches Ärgernis. Es wurde eine Hausdurchsuchung vorgenommen. Weiter, Ergebnis der Hausdurchsuchung. Ein Bündel Briefe, zwei Bilder mit Widmung, ein Zigarrenetui mit Initialen und Krone, eine Schachtel mit Schönheitspflästerchen, zwei Damenkleider, Seidenunterwäsche mit Bandschleifen. Widerlich. Ein christliches Gefühl menschlicher Brüderlichkeit reicht uns allen den gleichen Kelch, um in einem gemeinsamen Schritt zu kommunizieren und die Beachtung der völkerrechtlichen Bestimmungen bezüglich des Lebens und des Austausches von Gefangenen zu erzwingen. Die Regierung dieses Staates wird den Hinweis des diplomatischen Korps zweifellos nicht unbeachtet lassen können. Don Celestino. Im Polizeiarchiv liegt ein Akt auf über wahrhaft römische Orgien, bei denen ein Homosexueller eine Steißgeburt simuliert. Ich falle aus allen Wolken. Bei dieser Geburt scheint der Herr spanische Gesandte Geburtshelfer gewesen zu sein. Manchmal lässt sich Mutter Spanien durch wahre Ferkel hier vertreten. Suchen Sie den Baron auf und machen Sie ihm begreiflich, dass ein guter Ruf in unseren Händen liegt. Vielleicht gelingt es Ihnen, den Herrn Gesandten dem schädlichen Einfluss des britischen Vertreters zu entziehen. Überbringen Sie ihm einen ehrerbietigen Gruß von Santos Banderas. Dem Vertreter Englands ist eine bestimmte Haltung bereits vorgezeichnet. Doch hat er ein besonderes Interesse daran, die Meinung der übrigen Mitglieder des diplomatischen Korps einzuholen. Dies, meine Herren, ist der Zweck unserer Zusammenkunft. Ich bitte Sie deshalb um Entschuldigung, Sie bemüht zu haben, doch hielt ich es als Doyen für meine Pflicht, Sie hierher zu bitten. Das diplomatische Korps handelt ganz richtig, wenn es eifrig versucht, die alten verfallenen politischen Institutionen zu stützen. Wir sind die Krücken der chronisch Siechen, Siech wie die veralteten Moralbegriffe, die auch nicht aussterben. Sprechen wir einmal ernsthaft, lieber Kollege. Was hältst du von der Initiative, Sir John? Oh, Sir John, so herzlich, so engelhaft evangelisch, verfolgt nur das Ziel, für die The West Company Limited eine Entschädigung von 20 Millionen herauszupressen. Wieder einmal verbirgt der blühende Strauß humanitärer Phrasen eine giftige Viper. Wie wird sich, glaubst du, der General dazu verhalten? Wird die Regierung die Entschädigung zahlen? Vielleicht lässt sich die Regierung von Santa Fe in dieser Angelegenheit nicht unterkriegen. Sie weiß, dass die Ziele der Revolutionäre im Widerspruch zu den Interessen der Monopolgesellschaften stehen. Den General am Ruder zu halten, vereinigen sich die einheimischen weißen Herren des Grund und Bodens und die ausländischen Finanzkreise. Am Hornstoß der Diplomatie wird Tyrann Banderas gewiss nicht sterben. Die Festung Santa Monica steht, schlechtes architektonisches Theater, am leuchtenden, zum Meer hin abfallenden Steinhang. Im Schaum der die Grundmauern ansprengenden Wellen schwimmen, in einer Reihe ausgerichtet, Leichen. Jack, Jack! Wir werden den Herrn vom ehrenwerten diplomatischen Korps einen sauberen Strich durch die Rechnung machen. Und den zukünftigen Präsidenten der Republik mit allen Ehren aus dem Gefängnis herausholen. Mit Verlaub, Herr General, ich gehe voran. In welcher Zelle ist Don Roque Cepeda untergebracht? Zelle Nummer 3. sind der hervorragende Bürger und seine Parteifreunde mit jener Achtung behandelt worden, auf die sie Anspruch haben. Der politische Gegner, der sich an die gegebenen Gesetze hält, verdient, durch die Staatsgewalt geschützt zu werden. Die ganze Strenge des Gesetzes gilt nur für die bewaffneten Aufständischen. Halten Sie sich in Zukunft daran. Jetzt werden wir den Kandidaten der Opposition für die Präsidentschaft der Republik aufsuchen. In den Kreis der den engelhaft evangelischen Vertreter Englands Weihrauch streut, tritt der Botschafter der USA. Satellit seiner Bahn von Strunk, der Vertreter des Deutschen Reiches, hinter den Yankee. Der ehrenwerte Sir John H. Scott hat sehr beredt die humanitären Gefühle zum Ausdruck gebracht, die das diplomatische Korps beseelen. Zweifellos. Kann man aber daraus das Recht ableiten, selbst nur mit einer Empfehlung in die inneren Angelegenheiten dieses Staates einzugreifen? Wir, meine Herren, sind zu sentimental. Die Regierung des General Banderas, verantwortlich und in der Lage, die Verhältnisse richtig einzuschätzen, wird die äußerste Strenge eben für notwendig halten. Kann das diplomatische Korps unter diesen Umständen eine Empfehlung aussprechen? Die Diplomatie, Handlanger des Kolonialimperialismus, verfügt über ihre eigenen Verleumderagenturen, die sie heute gegen die Republik von Santa Fe einsetzt. Der Kautschuk, die Bodenschätze, das Erdöl reizen die Gier der Yankees und der Europäer. Stunden schwerer Bedrängnis für alle vaterlandsliebenden Menschen herannahen. Vielleicht droht uns sogar eine militärische Intervention. Ein Grund mehr für mich, Sie um eine Aussprache zu bitten. Um Ihnen einen Waffenstillstand vorzuschlagen, Don Roque Cepeda. Einen Waffenstillstand? Ein Waffenstillstand. Chuck, Chuck. Bis die internationalen Schwierigkeiten behoben sind, stellen Sie Ihre Bedingungen. Ich beginne damit, Ihnen eine weitgehende Amnestie für alle politischen Gefangenen anzubieten, die nicht mit der Waffe in der Hand betroffen wurden. Der Amnestie stimme ich vorbehaltlos zu. Aber wird die Wahlpropaganda wirklich frei und unbehindert sein? Die Wahlpropaganda wird frei sein und von den Behörden geschützt werden. Kann ich Ihnen mehr versprechen? Ich wünsche die Befriedung des Landes und rechne mit Ihnen. Ein Waffenstillstand. Einen Waffenstillstand. Eine geheiligte Union. Retten wir gemeinsam die Unabhängigkeit unseres Vaterlandes, Don Roque. Verzeihen Sie mir meine Offenheit. Herr General, wenn ich Sie höre, fällt mir die Schlange aus dem Paradies ein. Die geheimen Winkelkonzilien zerstreuen sich. Die Herren Gesandten erzeugen sich, setzen sich, verbeugen. Babelisches Durcheinander. Nach eingehender Diskussion wird eine Note beschlossen. 27 Staaten unterzeichnen sie. Ein bedeutsamer Schritt. Das Ereignis in hartem, lakonischen Telegrammstil, ungemünzt, geht durch alle Weltblätter. Santa Fe de Tierra Firme, das ehrenwerte diplomatische Korps, beschloss, der Regierung der Republik eine Note zu überreichen. Diese Note, der große Bedeutung zugemessen wird, empfiehlt die Schließung aller Gaststätten mit Alkoholausschank und verlangt die Verstärkung der Wachen vor den Gesandtschaften und den ausländischen Banken. Manuel Romero? Hier. Der erste Glockenschlag um 12 ist das Signal. Du trägst die Verantwortung für das Leben vieler Menschen. Die Uhr der Kathedrale verstummt. Noch liegen die 12 Schläge in der Luft. Die Wetterhähne schräuben verängstigt die Kämme. Benito San Juan? Ja. Hat Chino Viejo dir gesagt, dass du mit ein paar Leuten auf den Jahrmarkt reiten und doch das Oberste zu unterst kehren sollst? Da und doch deinen Schuss abgeben und alles kurz und klein schlagen. Aufräumende Pferde! Lärm und Schreckenschrei! Gegen Wellen der Volksmenge! Attilio Palmieri. Hier. Denk darüber nach, wie du in einem Nonnenkloster Feuer legen und alle Nonnen im Hemd auf die Straße treiben kannst, damit es zu einem Skandal kommt. Die kleine Glocke der Nonnen ist wahnsinnig geworden. Eine Gruppe kahlgeschorener Nonnen, nur mit Hemden bekleidet. Sie rennen schreiend und betend an das entweihte Tor des Klosters. Zacharias San José, ja. Was würdest du anstellen, wenn du heute Nacht mit einigen Leuten in Santa Fe wärst? Mit 5 mutigen Burschen stecke ich alle Läden der verfluchten Spanjaken in Brand. Über ein mondhelles Flachdach zerren 2 verschworene Schatten, ein schwarzes Piano. Hinter ihnen bläst der Dachtürmund, feurige Zungen rausschlagen heraus. In brennenden Kleidern stürzen sich die beiden Schatten Hand in Hand auf die Straße. Mit 25 Mann kaufe ich mir die Wachmannschaft in den Mostenses. Militärische Trompetenstöße! Weit in der Ferne, laute und schwächere Salven! Diesen Jahrmarkt wird man nicht so bald vergessen. Das hoffe ich auch. Viel Glück! Tiger aus den Käfigen befreit, schleichen glühende Augen um die Häuserecken. Herden losgerissener Stiere stoßen mit den Hörnern vor und außer sich schlagen die flüchtenden Leidlosen mit den Schellen. Und sicher werde ich den Tyrannen Banderas zur Ader lassen. Aufständischen Santa Fe de Tierra Firme spielt der Mond eine Wolkenbinde vor den Augen, blinde Kuh mit den Sternen. Am Fenster richtet Tiran Banderas sein Stand fernrohr auf die Stadt Santa Fe. Eine wahre Freude, die Festbeleuchtung. Wirklich sehr schön, meine Freunde. Kumpane und Günstlinge stehen ums Fernrohr und um die Sternguckertreppe. Dem Volk darf man Brot und Spiele nicht vorenthalten. Die Festbeleuchtung ist wirklich sehr schön. Die Kumpane im Halbkreis lauschen aufmerksam den Worten des Tyrannen. Unbeeinflusst von umstürzlerischer Propaganda ist das Volk gut. Und die Härte ist heilsam. Tiran Banderas verlässt den hohen Standort und sich unter der Günstlinge und Kumpane mischend, holt er den Lizenziaten Vegillas an einen Ohr hervor. Zum letzten Mal werden wir uns Ihr Froschkonzert anhören. Wie sind Sie bei Stimme? Quack, Wie kann man von einem angehenden Leichnam reine Töne verlangen? Sie tun schlecht daran, wenn Sie darauf verzichten, Ihre Richter durch Musik milder zu stimmen. Spielen Sie nicht den Hanswurst! Jetzt macht mir der Possenkram keinen Spaß. In welchem Sündenfuhl waren Sie mit dem Obersten de la Gandara? Und was haben Sie da einander zu sagen gehabt? Lizenziat, Sie haben vom Haftbefehl gewusst. Und mit irgendeinem Wort, das Sie im Rausch gesprochen haben, konnten Sie den jetzt Flüchtigen warnen. Meine Herren, dieser Busenfreund hier erscheint als des Hochverrats verdächtig. Im Schirmschatten steht Kredenz, Doña Lupita, mit vielen Bücklingen, Herrn Santos, eine Limonade. Check, check! Eure Nase erinnert mich mehr und mehr an jene der Königin Kleopatra. Wie viel Gläser hat euch Oberste La Gandara zerschlagen? Wegen eines Schadens, der nicht einmal einen Boliviano ausmacht, habt ihr den Staat in arge Schwierigkeiten gestürzt, Doña Lupita. Mehr hat auch die Nase der ägyptischen Königin nicht vermocht. Mutter Gottes und Guadalupe. Doña Lupita, seid ihr nicht zutiefst erschüttert, weil ihr solche Verwicklungen hervorgerufen, solche tödlichen Katastrophen verursacht habt? Herr General, Sie bringen mich ganz durcheinander. Ihr zittert nicht, Doña Lupita, wenn ihr an die Vergeltung in der Ewigkeit denkt? Ich bete für mich. Am halben Vormittag beginnen die aufrührerischen Bataillone der Garnison von Santa Fe mit Geschützen zu schießen. Und in kurzer Zeit gelingt es ihnen, eine Bresche zu legen. Beim ersten Sturmangriff laufen die Soldaten der vorderen Linien zu den revolutionären Truppen über. Von Turm her beobachtet sie der Tyrann, als die Gefahr erkennt, wird seine Fratze noch um einen Ton grüner. Check, check. Mit huschenden Ratenschritt eilt er zum Zimmer hinauf, wo er seine Tochter in Gewahrsam hält. Ein Kind, es wäre ungerecht, wenn du lebend zurückbleibst, damit sich die Feinde deines Vaters an dir ergötzen und dich öffentlich zu Schanden machen. Er zieht einen Dolch, er greift die Tochter an die Haare, um sie festzuhalten, und schließt die Augen. Indem sie dich, Tochter des Hurensohnes, Banderas nennen. Ein Bericht der Aufständischen sagt, er habe sie mit 15 Dolchstichen durchbohrt. Tyrann Banderas tritt ans Fenster, schwenkt den Dolch und bricht von Kugeln durchsiebt zusammen. Dein Kopf von den Richter der öffentliche Schande preisgegeben, für drei Tage lang auf der Plaza de Armas zur Schau gestellt. Dasselbe Urteil verfügt, dass ein Leib gevierteilt werde. Die Teile sollen von Landgrenze zu Landgrenze, von Meer zu Meer, jene Städten zugesprochen werden, die unter den Tyrannen am meisten gelitten hatten. Dieser Ehre wurden teilhaftig Samalpur und Nueva Cartagena, Puerto Colorado und Santa Rosa de Tipitipay. Der Süddeutsche Rundfunk brachte Tyrann Banderas von Ramón del Valle Inclán. Nach der Übersetzung von Anton M. Rothbauer, als Hörspiel bearbeitet von Heinz von Kramer. Die Rollen und ihre Sprecher waren General Santos Banderas, Dieter Borsche. Filomeno Cueras, kreolischer Gutsherr, Hans Helmut Dicko. Domitiano de la Gandara, desertierter Oberst, Karl Renard. Zacharias, Reinhard Virchow. Don Celestino, Kurt Bock. Doña Lupita, Gisela Trove. Licentiat Vergilias, Rainer Ulich. Jarifa, Jutta Gräb. Der Polizeipräsident, Alf Maholm. Don Roque Cepeda, Peter Lieck. Die Chronistin, Graciela Salsamendi. Ferner wirkten mit Gisela Claudius, Wiltrud Fischer, Rosemarie Gerstenberg, Rita Lesker, Marianne Lochertz, Lukas Ammann, Christian Brückner, Rainer Fritsche, Rüdiger Kirchstein, Alwin Joachim Meyer, Matthias Ponier und Erwin Schastock. Musik Daniel Viglietti, Regie Heinz von Kramer. Sie hörten das Stück in einer Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk.